Ich helf wollen Hamburger Wehrmeister sein. Domajode, Domajode, den Masten so schick, was denn schick, was denn weh. Domajode, Domajode.